ich trotz Augustus' Name, ein Sohn edler Götter Same, alle Macht der Sterblichkeit. Heil ich trotz Augustus' Name, ein so edler Götter Same, alle Macht der Sterblichkeit. Heil ich trotz Augustus' Name, alle Macht der Sterblichkeit. Augustus Name, ein so edler Götter Same, alle Macht der Sterblichkeit. Freilich trotz Augustus Name, ein so edler Götter Same, alle Macht der Sterblichkeit. Freilich trotz Augustus Name, ein so edler Götter Same, alle Macht der Sterblichkeit, alle Macht der Sterblichkeit. Leben in der kühnen Zeit. Und die Bürger der Provinzen, solcher tugendhaften Prinzen, leben in der kühnen Zeit. Und die Bürger der Provinzen, solcher tugendhaften Prinzen, leben in der kühnen, gekühnen Zeit. Die Bürger der Provinzen, solcher tugendhaften Prinzen, leben in der kühnen Zeit. Augustus Name, ein so edler Götter Same, alle Macht der Sterblichkeit. Freilich trotz Augustus Name, ein so edler Götter Same, alle Macht der Sterblichkeit. Freilich trotz Augustus Name, alle Macht der Sterblichkeit. Freilich trotz Augustus Name, ein so edler Götter sagen. Alle Macht der Sterblichkeit vereinigt Fürst Augustus Name, ein so edler Götter alle Macht der Sterblichkeit vereinigt trotzt Augustus Name, ein so edler Göttersame. Alle Macht der Sterblichkeit, alle Macht der Sterblichkeit.